Abschnitt 20 aus David schlägt die Harfe von Richard O. Frankfurter. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Gesang der Nacht, Teil 2. Fröhliche Tage, heilige Stunden des unbefangenen, neidlosen Glückes, da die Liebe der Ihrigen sie trug und bewahrte, selige Gefilde der Heimat, Eltern, Geschwister, Gespielinnen, Freunde, Vertraute meiner Kindheit. Sunem, süßes, geliebtes Wort, wo bist du, wo seid ihr? Ein anderer Tag kam, seltsam und unruhevoll, da wirrte das Dorf durcheinander von merkwürdigen Reden, unbekannten Menschen, unverständlichem Geschehen. Eine Karawane zog ein, ernste Matronen, würdevolle, graubärtige Männer. Ein kurzes Gespräch mit dem Dorfältesten, Befehl des Königs, raunte es erschreckt ringsum. Kommen Sie mit Frieden? Kommt es zu Gutem? Eilig mussten sich alle in ihre Hütten begeben. Nur die jungen Mädchen wurden verlangt. Diese traten auf freiem Felde zusammen, dort gebot man ihnen, der Kleider sich zu entledigen. Die alten Frauen prüften die Enthüllten, alle wurden zurückgeschickt, nur Abisag blieb. Und dann, in der Dunkelheit selbst, fuhr ihr die Scham brennend ins Gesicht, ihr Herz klopfte empört, wie immer, wenn sie an das dachte, was sich nun begab. Männer traten hinzu, fremde Männer. Schreien wollte sie, fliehen. Aber die Angst hielt sie im Zaume, die Hände der Frauen fesselten sie, nicht ungut, aber doch zwingend. Das Köpfchen beugte sie zu Boden, dass niemand ihre fassungslose Bestürzung bemerke. Und flehend, als einzige mögliche Abwehr, flüsterten, halb unbewusst, die vor aufsteigendem Weinen bebenden Lippen das Abwehrwort, das man sie gelehrt, das der Keuschheit Schutz gibt im ganzen Reiche von Dan bis Berseba. Das Wort, das höher geachtet wird als selbst das göttliche Gesetz, weil es an Sitte und Sittsamkeit mahnt, an die höchsten Güter ihres Volkes. So etwas tut man nicht in Israel. Einen Augenblick stockten die Männer, betroffen vom Angstruf der Reinheit. Aber dann schritten sie näher. Des Königs Befehl. Und das unmöglich Scheinende erfüllte sich. Eine Tochter Israels, eine Freigeborene, musste nackend sich mustern lassen von den Augen unversippter Männer. Den Ausbruch des Entzückens hörte, verstand sie nicht. Auch was der Vater ihr dann kündete, begriff sie gar nicht. Zu tief war sie verletzt und verwirrt. Man kleidete sie, man schmückte sie, hob sie in eine Sänfte. Dass es ein Abschied für immer sein könnte, ahnte sie nicht. Auch die Iren dachten nicht anders, als dass es um eine kurze Reise sich handeln werde. Wenn sie auch in Sunem als Erste erließen, das wusste man freilich auch ohne die Fremden, sollte sie nun doch erst neben die schönsten Mädchen aller Stämme und Städte gestellt werden. In Jerusalem sich der Prüfung unterziehen. Wie sollte das kleine Hirtenmädchen da bestehen, neben all den hohen, gepflegten Jungfrauen aus edelstem Blut und alten Geschlechtern? Aber bald drang die unerwartete Nachricht zurück. Die große Schau hatte stattgefunden und ohne Widerspruch, ohne Meinungshadern hatten alle Berufenen, Frauen und Männer, ja, die Gefährtinnen ihres Geschickes selbst in hellem Entzücken ihr den Preis zugesprochen. Das schönste Geschöpf, die prangendste Blüte am Baume Israels ist sie. Unser Liebling, unser Stolz, unser Glück ist Abisag, die Tochter von Sunem. Nun ist die Dorfstraße öde und leer. Verdrossen schweigt der einst so liederfrohe Mund, die Arbeit riecht sauer. Und lichtlos liegen die Äcker und Gärten. Keinem bringt es Trost, dass Abisag zum höchsten Dienste auserlesen ist, dass sie dem hochbetagten König David als Genossin zugeführt wird. Der Vater hätte gern auf die reiche Gabe verzichtet, die aus dem Kronschatz für ihn gesendet wurde. Und die Jugendgefährtinnen hätten des Ansehens freudig entbehrt, das ihnen zufloß, weil sie ihr zutraulich nahe geweilt, weil auch sie aus Sunem waren, der Wiege der Schönheit. Wäre sie nur wieder bei ihnen gewesen, hätte mit ihnen gescherzt und gelacht, im Reigen sich vor ihnen gezeigt, unter dem Summen der Begleitmelodie. Dreh dich, Sulamitin, tanze, dass wir dich bewundern? Abisag fuhr zusammen. Na, ganz nah hatte sie die Stimmen gehört. Wo waren die Freunde? Sunim, kehrt es wieder? Kehrte sie wieder? Nein, nur die Nacht war um sie, drohendes, finsteres Mauerwerk und mitten in der dumpfen Wärme der Frost der einsamen Fremde. Die Hand der Begleiterin weckte sie aus ihrer Versunkenheit. Jetzt war es Tamar, die drängte. Aber sie führte nicht zurück, sondern vorwärts. An den vierseitigen Eckturm, der in der Nordostecke des Zion ragte und hoch ins Land drohte, ein Wahrzeichen von Davids königlicher Macht und ein Beobachtungsposten und Bollwerk gegen heranstürmende Heere, schlossen sich nach Westen und Süden die hohen Mauern an. Sie laufen hier am Rande des Hügels entlang, der ziemlich steil gegen das östliche Tal abfällt, durch das der Kidron nach der langen Regenzeit seine Wasser zum Toten Meer trägt. Sanfter und nicht so tief klafft die Nordschlucht, die den Zion und den Moria scheidet. Einstweilen zog sich das Befestigungswerk nur um den Zion, der die Davidsburgen trug, aber Tamar hatte sagen hören, dass später auch der Moria und die nach Westen den Hügeln vorgelagerte Ortschaft befestigt werden sollten. Sich gegen die Jebusiter und die übrige Bevölkerung Jerusalems zu sichern, war für David kaum mehr nötig. Nun galt es, die Hauptstadt völlig gegen die äußeren Feinde zu umschließen. Zwar waren jetzt alle besiegt, allein wer kannte die Zukunft? Eine kleine Pforte hart am Turm schuf einen Zugang zum Tale Kidron, das hier in seinem unteren Lauf auch das Tal Josaphat genannt wird. Auf schmalem Felsenweg ging es hinunter zur Gihon-Quelle, die auf halbem Abhang dem Fels entspringt und, immer fließend, bei einer Belagerung den notwendigsten Wasserbedarf zu gewähren vermochte. Vom Turm aus war der Steig beherrscht, so dass kein Feind sich bis zur Quelle wagen konnte. In Friedenszeiten blieb das Pförtchen offen und unbewacht. Schwätzend zogen in der Abendstunde die Mägde des Königs den Pfad hinunter, um statt des stickigen Regenwassers aus den Zisternen das frische, reinere Nass in Ziegenhäuten heraufzuholen. Oft ging das Füllen der Wassersäcke nur langsam, denn merkwürdig war es um den Zustrom bestellt, in wechselnder Stärke gleichmäßig schwellend und nachlassend, zweimal täglich im Sommer, viermal in der kühleren Jahreszeit, änderte der Quell die Menge seines Auftriebes. Als sei er irgendwo tief im Innern der Erde geheimnisvoll mit dem Meere verwandt und folge den Gesetzen der Flut und der Ebbe. Auch schmeckte das Wasser nicht unangenehm, aber doch etwas herbe und salzig. Sicheren Fußes stieg Tamar hinab und führte Abisag, die etwas schwindlig auf dem unbekannten Weg tastete, mit der rechten Hand hinter sich her. Das Murmeln der Quelle ließ sie halten. Sie fühlte Abisags Unruhe. Wenn sie auch nicht laut zu klagen oder gar sich zu widersetzen getraute, so war sie doch voll Angst vor der nächtlichen Unheimlichkeit. Wohin brachte Tamar sie? Was wollte sie von ihr? Was raunte und wisperte, kicherte und murrte dort vor ihnen? Lauerten Gespenster dort? Sollte sie den Göttern des Felsens geopfert werden? Tamar, ihre Angst erkennend, beruhigte sie. Es ist nur eine Quelle. Dort können wir rasten. Fürchte dich nicht. Was soll uns geschehen? Gespenster gibt es dort nicht. Oft schon habe ich nachts diesen Weg gemacht. Nie ist mir etwas begegnet. Vielleicht gibt es überhaupt keine Geister. Auch das nicht wahr? Erlogen wie alles, was man uns lehrt? Und wenn selbst, können sie schlimmer sein, bösartiger uns mitspielen als Menschen? Die letzten Worte hatte sie umkreist von ihren zerrenden Gedanken, die Tag und Nacht sie peinigten und nie verließen, mehr zu sich selbst gesprochen. Abisag verstand den Sinn nicht ganz, aber ihr Ohr hörte den Klang der entsetzlichen Verbitterung. Ihr liebevolles Kleinmädchenherz fühlte die Not und das Leid, die ihr zur Seite schritten. Und es schlug so voll der heimlich bewunderten großen und herben Frau entgegen, dass sie die Schauer der Nacht tapfer in sich bezwang. Tamar beugte sich zu dem kleinen Becken, in dem die Quelle aufgefangen wurde. Enttäuscht zog sie die Hand zurück, das Wasser war warm und deckte nur dürftig den Boden. Es war seine magere Zeit und die Sonne hatte unbarmherzig in die spärliche Ansammlung hineingesotten. Hier war Erquickung nicht zu finden. Sie zögerte, sollte sie das Unternehmen aufgeben? Aber die Sterne glänzten noch hoch, der Morgen war ferne, und ihr Herz war gequollen im Drange nach Aussprache, Sollte sie nach den Seloa-Teichen weiterwandern? Sie waren die Nächsten. Moos, Farnkräuter und üppig wucherndes Frauenhaar drängten sich um sie in dichter Fülle, weil sie, tief im Fels eingebettet, stets um sich Feuchtigkeit halten. Aber der Weg war beschwerlich und für die weichen Füßchen der bergungewohnten Abisak wenig geeignet. Die Baumeister Davids planten, durch eine tiefe Rinne die Gihon-Quelle nach dem oberen Teich zu leiten, wenn es nicht anders ging, mit Durchbohrung des Felsens. Es war ein Gedanke von Alters, der irgendwann einmal zur Ausführung kommen würde, um die Wasserversorgung der Stadt für jeden Notstand sicherzustellen. Einstweilen waren erst einige Blöcke in mühseliger Handarbeit abgesprengt und zur Seite gewälzt. Aber das machte den Querweg an der oberen Tallehne entlang noch schwieriger, besonders zur Nachtzeit. So entschloss Tamar, sich nordwärts zu gehen, das Kidron-Tal hinauf, am Fuße des Moria entlang und um ihn herum. Hier führte ein ziemlich ebener Steg, bequem genug, nicht zu verfehlen. Zum Schluss kletterte sie ein wenig hinab, über loses Geröll teils, teils über sanft geneigte Wiesenmatte, die trotz der verheerenden Glut frische Kräuter und Gräser beherbergte, weil sie vom Hauch des nahen Wassers überdunstet wurde und im Schatten der schmalen Kluft liegt, die westwärts herkommend hier ins Kidrontal mündet. Im Trichter drunten, im Kreuzungspunkte der beiden Schluchten, lag einladend und still, verträumt und vom Vollmond grün überglänzt, die silberne Fläche des Teiches Bethesda. Wasser. Frische, ausstrahlendes Wasser. Eine große Menge. Für die naiven Augen von Abisak ein ganzer See. Sie fühlte sich beglückt. Tamar unendlich dankbar, dass sie hierher geführt. Hier wehte beständig durch die verschiedene Luftwärme der Täler erzeugt ein leichter, angenehmer Hauch und vom Teiche Bethesda her breitete sich Kühlung über die ausgetrocknete Haut der ermüdeten Frauen. Ein Wink von Tamar gab die unausgesprochen erbetene Erlaubnis. Kaum, dass die hastigen Hände in Übereile fertig wurden mit dem Entknoten der Schnüre, dem Lösen der Tücher. Hier war die ihr versprochene, ersehnte Erfrischung des Bades. An den Dorfweiher von Sunem, dachte sie. Eine sorglich für Vieh und Menschen bewahrte große Zisterne, die die Regenzeit füllte oder gar das nur selten erlebte Wunder des Schneefalls. Heimlich, ganz heimlich hatte sie einmal die kleinen, staubigen Füßchen hineingesteckt, herzklopfend, noch Monate später voller Gewissensplagen ob der begangenen Sünde. Jetzt durfte sie den ganzen glühenden Leib eintauchen. Er fühlte sich so heiß an, als habe ihr Blut sich in flüssiges Feuer verwandelt. Schon hielt sie auf den Steinen am Ufer, schon hob sie das Bein, straffte sich die volle Wade, um vorsichtig die Zehen den flachen Grund ertasten zu lassen. Und nun schritt sie langsam aus dem Dunkel der Bucht hinaus und stand frei, Eva, göttlich, im Glanze des Mondscheins. Eines tiefen Atemzuges Dauer nur, dann beugte sie sich, schöpfte das Nass, presste es liebend fest an die jungen Brüste, ließ den Leib überrieseln, plätscherte tändelnd, jauchzte leise auf, warf sich ruckweise mit gebreiteten Armen, um zu fassen, zu halten, zu besitzen, glückselig hinein in die Wohltat des Wassers. Gut, dass sie ganz in die Freude vertieft, mit sich beschäftigt, in fröhlichem Lärmen auf Tamar nicht achtete. Diese, schon bereit, sich auch der hemmenden Kleider zu entledigen, hatte dann noch kurz gezögert, lächelnd der Hast zugeschaut, wie die mütterliche Nachsicht ein Kind belauscht, das gierig die erbettelte Süßigkeit in sich hineinschlägt. Überraschend traf sie der Aufglanz der Schreitenden. Nun stand sie ganz verändert, plötzlich aufgewühlt, stierend und keuchend. Denn die makellose Gestalt, die unschuldsvolle Schönheit der Sulamitin peitschte grell und grausam in ihre verlorenen Sinne. Ihr Blut rauschte empor, umbrauste ihr Herz und trieb es ins Fieber. Sie klammerte sich mit reißenden Fingerspitzen, absplitternden Nägeln rückwärts an den Fels, den sie hinter sich griff, um sich selbst zu fesseln, um sich zu hindern. Denn ihr Trieb befahl ihr, vorwärts zu stürzen, dort hinein, wo Abisak wohlig im Wasser tauchte, das hier und da ein Arm, die Schulter, eine Lende, die Wölbung des Rückens emporschienen, sich auf sie zu werfen, sie unter sich zu schleudern und die Willige oder Widerstrebende zu umschlingen, ihre Reize zu suchen, zu finden, in sie zu versinken, in Brunst und in Erschlaffung. Tamar kannte solche Erregungen wohl, vom Hörensagen, von zufälliger Beobachtung. Lange schon wissend, war sie durch die Unzucht des Harems geschritten. Sie ahnte früh, sie erfuhr es später genau, was das hinsterbende Seufzen der Wollust verhieß und bedeutete, dass es oft genug in gewitterschweren Tagen, in keimschweren Frühlingsnächten aufstöhnte in dunklem Geheimnis. Eng gepfercht vom Manne vernachlässigt, in halbem Nichtstun, mit verderbten Gelüsten, so hockten diese Frauen umeinander. Was die Natur nicht gebot, lehrte das schamlose Wissen der Älteren, der Mägde und der boshaften Verbrauchten. Unaufhörlich ergoß der Strom der Leidenschaft sich über alle, Begehren und Eifersucht, rasende Hingabe, gelangweilte Abkehr, Wahnsinn der Verschmähten, Hass der Genarrten, besinnungslose Gier, dumpf ergebene Hörigkeit, Bereitschaft, die eine zu töten, für die andere zu sterben. Alle Phasen, alle Ekstasen rasten gegeneinander, durcheinander. Der Dunst der Liebestollheit, die Geilheit läufiger Tiere, die rote Hymne des Fleisches schwang sich auf, entflammte, triumphierte alltäglich, allnächtlich zwischen den Mauern des Harems von König David und seinen Söhnen und allen. Nie aber hatte Tamar solchen Trieben sich gesellt. Ihr Stolz, Besonderes zu sein, besonders sich zu halten, hatte sie vor der allgemeinen Lasterhaftigkeit bewahrt. Die schleimige Annäherung weichlich aufgedunsener älterer Insassen des Harems fand nur ihren Ekel. Werbendes Liebesflüstern Gleichaltriger, ihr Lachen als Echo. Man beschimpfte sie deshalb heimlich, aber man duckte sich vor ihr. Bis dann das Schicksal sie erbarmungslos in seinen Raubtierrachen riss. Von da ab wichen ihr alle Scheu aus, mieden die unheimlich vor sich hin brütende. Sie selbst aber war viel zu sehr in sich versenkt, vergrämt und verhadert, als dass sie auf das verachtete Treiben der Umwelt mit anderen Augen sehen konnte als zuvor. Und dann, was waren, was bedeuteten Frauen? Was solch kläglicher Ersatz für ihre Entbehrungen? Wie konnte man Gefallen finden am gleichen Geschlecht? Wie hätte sie flüchten sollen zu den Nehmenden, da ihr Wesen beherrscht wurde von dem Gebenden, da sie dem Feind verfallen war, dem grausamen, gehassten, geliebten, dem Manne? Jetzt zum ersten Mal erfasste sie das wahnwitzige Verlangen, jetzt verstand, jetzt fühlte auch sie den unwiderstehlichen Drang, der eine Frau um die Gunst einer andern sich verzehren, betteln, jede Gemeinheit begehen lässt. Blendend kreiste es trotz des Dämmerlichtes vor ihren Augen. Außer sich geraten hatte sie nur den einen Wunsch, hineinzuspringen und Abisak zu umarmen, Brust an Brust, bis die Glut ihrer Körper zusammenschmolz zur unauslöschlichen Einheit. Bis der süße, aufrührerische Strom des Lebens hinüberflutete von Mensch zu Mensch. Was verschlug es, ob Mann oder Weib, bis sie in rasenden Küssen sich sättigte an den Lippen, auf den Gliedern, am elastischen Körper der Geliebten. Ihre Zähne wollte sie eingraben, wütend, schmerzhaft, bis sie berauscht die Köstlichkeit ihres Blutes auf der Zunge spürte. Oder sie musste vergehen vor ihr, hingeworfen in ersterbender Demut, den Mund gepresst auf die gnädige Benedeiung ihrer angebeteten Füße. Aber in ihren Kampf hinein, in den Zwiespalt zwischen der entfesselten Dämonie des Geschlechtes und dem Innern, Zuruf, sündige nicht, nicht hier, nicht an dieser, entehre das Vertrauen nicht, das dir geschenkt, beschmutze nicht die beseligende Reinheit dieses Kindes, besudle nicht das letzte Fleckchen Mensch in dir selbst. In dies nächtige Sturmlied ihrer eigenen Seele brach, abbrechend und befreiend, ein Angstschrei aus der Kehle der Badenden. Sie sprang heraus, flüchtete, ohne zurückzuschauen, zu der wartenden Freundin, ahnte nicht, welche Gefahr ihrer harrte, und ward umfangen von schützenden, mütterlichen Armen. In einem Schlage erstarb alle Aufruhr des Blutes, jede niedere Versuchung in Tamar. Nichts sah sie, nichts hatte sie vor sich, als ein verängstigtes, aufgescheuchtes, banges Geschöpfchen, das, am ganzen Körper zitternd, mit ausgestreckter Hand vor sich auf die Wasserfläche wies und sich vertrauensvoll rettete in die Obhut der klugen und starken Gefährtin. Einen Augenblick später lachte Tamar hell auf und beruhigte dadurch die erschreckte mehr als durch lange Auseinandersetzung. Nein, das war kein unheimliches Tiefenungeheuer, das dort aus dem Grunde des Teiches aufsteigend die arme kleine Abisak verschlingen wollte. Auch der Kobold der Gewässer trieb nicht sein neckendes Spiel, noch kündeten sich hämische Zauberer aus der Unterwelt an oder gar die finstern Geister, die die Erde peinigen und an ihr rütteln, bis sie vor Schmerzen donnergrollt und erzittert. Was dort in der Mitte des Beckens aufgurgelte und aufwallte, was die blanke Fläche, auf der der Mond sich eitel spiegelte, in Wellen und Ringe zerriss, dass die Bänder des Lichtes zersprangen und seltsam verflatterten, das war kein Wunder und kein Abenteuer. Das wiederholte sich in unbestimmten Abständen immer wieder. Ein warmer Quell aus dem Felsboden mochte wohl stoßweise zur Oberfläche sprudeln, ein Strahl mit Luftblasen und perlendem Schaume. Genaueres wusste man nicht, aber jedes Kind kannte diese Eigenart des Teiches Bethesda. Gerade sie hatte ihm den Ruf besonderer Heilkraft verliehen. Von weit her kamen die Pilger, um die kranken Glieder, die gichtig krummen Gelenke in ihm gesund zu baden. Und ob nun vielleicht doch irgendwo im Untergrund der Erde ein Riese hauste, dessen feuriger Atem hier zur Höhe steigt, oder ein verhexter Unhold, der in Höhlen gefesselt seine Seufzer aufwärts sendet, um den Befreier zu rufen, jedenfalls war die Erscheinung seit alters bekannt und seit langem ungefährlich. Nur unklare Sagen meldeten, dass früher wohl einmal der aufsteigende Born den Teich zur Überschwemmung gefüllt oder ein heißer Springquell hoch in die Luft gestiegen sei und zugleich die Erde erbebte. Lange aber war derartiges nicht geschehen. Niemand fürchtete sich mehr, denn auch die Unheimlichkeit und Unerklärlichkeit der Natur stirbt langsam an der Gewohnheit. Abisak horchte auf die berichtenden Worte, aber noch einmal ins Wasser getraute sie sich doch nicht. Sie kauerte sich nieder und genoss ein Weilchen behaglich die Nachtruhe. Dann griff sie ohne Hast nach den Kleidern, band sitzend die Sandalen und ordnete sorglich das bespritzte Haar. Tamar hatte, um ihr mehr Platz zu gewähren, sich etwas höher niedergelassen, ins Dunkel gerückt, auf einem Stein, in dessen Spalten eine Olive ihre Wurzel drängte. Sie lehnte mit dem Rücken an dem Stamm. Der Wunsch, selbst zu baden, war ihr vergangen. Nichts hätte sie jetzt bewegen können, ihren Körper vor Abisak zu entblößen. Ohne ein anderes Gefühl als das der zärtlichen Fürsorge sah sie auf sie nieder. Das Herz wurde ihr weit und warm, denn jede Bewegung sang das hohe Lied der Holdseligkeit der Sulamitin. Zutraulich blickte Abisak dann zu ihr auf, schob sich eng an ihre Knie, eingekuschelt in angenehmer Ermüdung, und bat wie ein Kind, dem man ein Märchen verheißen, wenn es sich artig verhält. »Und nun, Tamar, nun erzähle!« Es gab ihr einen Ruck. »Erzähle!« Richtig, das hatte sie beinahe vergessen. Für heute hatte sie es der jungen Gattin des Königs versprochen, damit ihre letzten Bedenken beseitigt. »Wenn du mir heute Nacht folgst, dann sollst du alles hören und wissen.« Ende von Abschnitt 20, gelesen von Alice Stein.